1 Live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Und ich möchte hier heute direkt loslegen mit einem Titel aus dem neuen Album des britischen Energiebündels Lady Sovereign. Das heißt, Jigsaw ist vielleicht nicht ganz so spektakulär und mit Highlights gespickt wie das Debüt von Lady Sovereign, aber trotzdem nicht ganz ohne Highlights. Let's be mates, also lasst uns Kumpel sein, ist der Track, den wir hier hören. Lady Sovereign. It's like this. I'm weird and you're weird. Let's be mates. You got a lie, follow me outside. I need a cash point where I said that twice. You like my hair, I like it too. To the side, that's not all I do. Do you mind holding on for two while I go do my boogaloo? I've had too much herbal. I feel like I'm coughing furballs. Drink cider like Wurzels. I'm fresh and clean like Purcell. Deliver my wares like parcels. I'm that queen in her castle. Let's get acquainted. You're simple. I like it. Why are we waiting? I'm single. You like it. Let's conversate about nothing. It's timeless. And how I run about with my invisible mind. I'm weird, and you're weird, let's be mates. I like that smile that you wear.

134 mit mir, mit Klaus 4 hier. Ganz kurz vielleicht zwei, drei Sätze zu den zuletzt gehörten Tracks. Ich habe in der letzten Woche schon einen Titel von diesem St. Petersburger Künstler Blaster gespielt. Es mag ein bloßer Zufall sein, dass in letzter Zeit aus St. Petersburg gleich zwei wirklich, wie ich finde, gut und hochkarätige Alben hier erscheinen. Einmal von Bob, B.O.P. geschrieben, also B.O.P. mit atmosphärischen Breakbeats und dann diese Blaster-Geschichte hier mit dem fürchterlich langen Albumtitel The Incredible Adventures of Kenzolika and Quetzalcoatl Among the Air Castles. Wer eben mal Lust und Zeit hat, der möge da so ein bisschen rumgoogeln mit Blaster. Dieses Album ist wirklich überragend, sehr romantisch, sehr jazzig in seiner dubsteppigen Ausdrucksweise. Ein Album, durch das man wirklich prima von der ersten bis zur letzten Note hindurchkommt. Und dann habe ich gespielt einen Track von Synchro, der in letzter Zeit extrem viele Tracks, unterschiedliche Tracks veröffentlicht, jetzt wieder eine EP draußen hat mit drei Titeln, die ich allesamt bei aller Unterschiedlichkeit sehr hochkarätig finde. Wasting Time eben gespielt, war für mich so eine Art Vorlage zu einem, wenn man so will, Klassiker von TRG aus Bukarest, Rumänien mit Mist Calls, den wir hier gerade gehört haben. Ich möchte weitermachen mit etwas experimentell geratenen Beats nach dem Motto, was macht das Drum and Bass Duo Instrumental jetzt? Meine Güte, ist das ein Titel. Ich könnte ihn kaum in Worte fassen. Schweige also, hier kommt Trammer. We'll be right back. Strunk Records, Bristol. 2009. Promotional use only. Punch Drunk Records, Bristol, 2009. Promotional use only. 1Live4, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich den gerade gehörten Track in einer sogenannten overvoiceden Version gespielt habe, denn das Album Good Energy kommt erst noch. Aber mich hat das hier so beeindruckt. Ich dachte mir, spielst du schon mal vorab einen Track von diesem Elder Statesman, nicht nur der Bristol-Musikszene im engeren Sinne, Rob Smith, lange Jahre einer der Betreiber hinter Smith and Mighty, viele, viele andere Platten und Styles ist er durchgangen und es war für ihn, der immer eng mit Reggae und Dub behaftet war, natürlich überhaupt nicht schwer, vor Jahren auch erste Schritte in Richtung Dubstep zu unternehmen, weshalb er dort allen Respekt hat. Good Energy, sein kommendes Album. Und davor etwas knisternd, deshalb wird er gelegentlich mit dem englischen Producer Burial verglichen. Noch einmal synchro mit dem Titel Heroes. 1-4, ganz kurz, wir haben gerade, das war klar, LaRue gehört, In for the Kill. Es kommen von fast jeder, oder nicht fast, von jeder ihrer Single-Auskopplungen aus dem Album natürlich Remixe in Hülle und Fülle. Vor 10-12 Tagen ist noch ein neuer Schwung gekommen, aber Ironie des Schicksals, der aus meiner Sicht beste, stammt von FOMO und existiert nur als Bootleg. Ich habe ihn gerade mal gespielt, In for the Kill von LaRue im FOMO Remix. Hier im Hintergrund rollt an trockener Drum and Bass Funk von Richard James Jackson, besser bekannt als Isotone, mit dem Titel Lights Out, Licht aus. Bis gleich. Okay, bevor ich weitermache, darf ich euch vielleicht hier mit einer meiner oft etwas kruden Lebensweisheiten kommen, aber ich bin ja nun vermutlich etwas älter als eine ganze Reihe von euch, die ihr da jetzt an den Geräten sitzt. Ich sag einfach mal, je älter man wird oder je älter du wirst, desto häufiger wirst du dich eventuell dabei erwischen, wie du auf deine Wunden, die Narben der Zeit und die ganzen Niederlagen zurückblickst, die das Leben dir geschlagen hat. Das geht auch mir seit einigen Wochen so. Vielleicht liegt das an der Niederlagenserie meines Lieblingsvereins SC Preußen Münster, der mir überhaupt schon sehr, sehr viele Niederlagen im Leben zumindest indirekt beigebracht hat, dass ich mich neuerdings so für Engel interessiere. Denn sie verkörpern für mich wirklich das Höchstmaß an Unschuld, an Befreiung, könnte man vielleicht auch sagen, Katharsis, Erlösung, regelrecht. Und ich schaue mal zurück auf das, was ich heute gespielt habe. Da war der Wild Angels Sampler von Marianne Hobbs, da war die Angels EP von Synchro. Und jetzt möchte ich zu einer Frau kommen, die für mich so etwas symbolisiert wie einen Engel. Sie kommt aus Schweden, sie heißt Sally Shapiro. Ihre Stimme strotzt nur so vor Überkitsch, vor Unschuld bis hinter den Horizont. Ihr neues Album heißt My Guilty Pleasure, das sie wie das erste bereits mit ihrem Freund Johan Agebjörn produziert hat. Sie ist sehr zurückhaltend, ich habe das letztens schon gesagt. Wenn sie singt, müssen alle aus dem Raum. Ich habe eine Szene gelesen, bei der die versammelten Leute nach draußen gegangen sind und wohl den Rasen gemäht haben, um Sally ganz alleine singen zu lassen. Sie selber scheut auch Live-Auftritte. Lieber treibt sie sich in der freien Natur herum oder in ihrem Garten. Und wie ich das in einer der ganz, ganz wenigen Quellen, die es über sie überhaupt gibt, lesen konnte, pflückt Beeren. My Guilty Pleasure, das Album, daraus hier einer der bezeichnenden Titel Looking at the Stars. Thank you. Podemos pasar muy bien todo jugando a lo que más nos guste. ¿Hola? ¿Andy? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Venga, vuelve. Contéstame, por favor. Venga, por favor, sigamos jugando tú y yo. Ay, te lo has creído. Thank you. Tú ya sabes que me has provocado, Bondi. Es verdad que suena raro este nombre, pero seguiré diciendo. Y seguro que te encanta. Sí, lo sé, Bondi. Te encanta. Yo lo sé muy bien. Repetiré con muchísimo gusto. Eso es lo más. Una vez más lo has tragado. Pero qué fácil ha sido, por favor. We'll be right back. Ganz kurz zwischendurch. 1 live 4. Nach Scream kam ähnlich gestrickt der britische Produzent Vaughn D. mit dem Titel Cocaine, unterlegt, überlegt, ganz wie ihr wollt, mit spanischen Vocals, die ich hier nicht übersetzen kann. Hier im Hintergrund, das ist Fernie mit This Is Real, einer von insgesamt 4 überragend rollenden Tracks, die jetzt unter dem Titel Quality Not Quantity, also Qualität, keine Quantität, auf dem Label der Drum-and-Bass-Legende Doc Scott, nämlich 31 Records, erschienen ist. Im letzten Jahr stand Doc Scott noch Seite an Seite mit Goldie, unter anderem auf der Bühne des Melt-Festivals, und hat da mit dem MC Kimo, der damals noch in Düsseldorf lebte, einen brillanten Set abgeliefert. Mittlerweile ist Kimo nach London gezogen, läuft mit Lynx durch die ganze Welt, und auch Lynx ist hier auf diesem Doppelvinyl mit einem von insgesamt 4 Tracks vertreten. Dieser hier, wie gesagt, von Fernie, This Is Real. Im Hintergrund rollt an Prolix, Hold Back. We'll be right back.

Mal. So, ja, wir sind hier bei 1 Live 4. Ich merkte gerade, man hört mein Einatmen doch extrem laut. Vielleicht sollte ich schon während der Tracks einatmen und dann einfach 2-3 Minuten die Luft anhalten. Aber sei es drum. Wir haben gehört, zunächst eben Joachim, ein Track, der ganz unvermittelt mit einer Form von Rock-Drum-Solo begann. Add Me heißt dieser Titel und findet sich auf seinem jetzt erschienenen neuen Album Milky Ways. Dieser Joachim kommt aus Frankreich. Ich spiele Musik im Grunde von ihm schon sehr, sehr lange. Mit Sicherheit seit mehr als 10 Jahren, noch zu Zeiten, als er mit dem Joachim Lone Octet, glaube ich, 8 Leute waren es, unterwegs war und er düsteren Elektronik-Jazz zelebrierte, von dem er freilich längst weg ist. Das neue Album versucht Joachim auch an eine Form von Rockmusik anzudocken. Das schimmert immer mal wieder durch, ähnlich wie das im letzten Jahr auch DJ Hell mit seinem Teufelswerk versucht hat. Da ging es mehr um Krautrock. Krautrockige Angelegenheiten. Hier bei Joachim kreuzt eine ganze Reihe von Tracks ein noisiger, feedback-orientierter, zeitgenössischer Rock. Ich habe mich bewusst mal für eine Nummer entschieden, die doch etwas straighter dann in elektroartige Gefilde geht, denn diese Fraktion seiner Titel gefällt mir auf Anhieb besser. Und gerade verklungen ist das neue Album, ein Ausschnitt daraus von Felix da Hauskett, ein sehr lupenreines Elektropop-Album He Was King, das jetzt erschienen ist. Do We Move Your World ist der Titel. Fast durchgehend wird Felix da Hauskett da unterstützt von der amerikanischen Nachwuchstalentsängerin Nash, die er irgendwo aufgetrieben hat, der er einige Lieder von Wendy und Lisa aufgetragen hat, einfach mal zu singen. Und da war er so von überzeugt, dass er diese Zusammenarbeit mit ihr eingegangen ist. Am nächsten Samstag, das ist der 5.9., gastiert hier im Sektor eine DJ, die eigentlich aus Chile stammt, lange Zeit in New York gelebt hat und seit einiger Zeit in Berlin lebt, nach dort übergesiedelt ist, Dinky. Ich habe sie hier schon häufiger gespielt mit eigenen Tracks, auch mit einer In the Mix Compilation von ihr, an die ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann. Ein überragendes Teil, aus dem ihr Talent, ihre Gabe ersichtlich ist, geradezu traumhaft in Tracks zu gehen, die viele Glockenklänge haben, viele Vibraphon, Xylophon Sounds, viele helle Geschichten, die rhythmisch sehr interessant gestaltet sind und ein DJ-Set von hoher Musikalität, den man auch erwarten kann für den kommenden Samstag, wenn Dinky, veranstaltet von Electronic Love und Köln Kommune 1, wenn Dinky im Kölner Club Subway spielt, ab 23 Uhr. Nicht alleine, sondern unterstützt von den DJs David Hazard und Philipp Serfontaine. Jetzt möchte ich etwas tun, was ich nur ungern tue, aber sei es drum, aufgrund dieser Geschichte. Im Oktober nämlich erscheint ein neues Album von Dinky, das heißt Anemic, und ich hab's schon hier und möchte einen Titel mal daraus spielen. Ich glaube, aus dem geht so ein bisschen ihre Politik des Auflegens ganz gut hervor. Hier ist Dinky. Thank you. Thank you. Ich überlege gerade, wie ich weitermache, aber ich habe die Lösung gefunden. Gleich kommen wir zu Marianne Hobbs, zu der ich vielleicht hier an dieser Stelle mal 2-3 Sätze verlieren darf. Marianne Hobbs ist eine englische Radio-DJ, die schon sehr, sehr früh von zu Hause abgehauen ist und, wie ich irgendwann mal gelesen habe, dann einige Jahre regelrecht durch England und auch andere Länder herumvagabundiert ist. Zunächst schloss sie sich einigen Rockbands an, darunter auch diverse Hardrockbands, wie ich gelesen habe, ohne aber jetzt die konkreten Namen der entsprechenden Bands herausfinden zu können. Sie war da eine Art Rowdy, machte Merchandise, erledigte dies und das und kam dann irgendwann durch den berühmten Zufall eben zum Radio, wo sie zur, wenn man so will, Queen der neu aufsteigenden, insbesondere Londoner Bassmusik wurde. Gewissermaßen die Schwester all der Produzenten aus dem Dubstep-Bereich, heißen sie nun Scream oder Banger oder wie auch immer. Hochgeschätzt ist sie, die sich aber nicht nur um Dubstep-Musik kümmert, sondern die auch den Verästelungen, den Veränderungen folgt, die gleichwohl auch immer noch Drum and Bass auf dem Schirm hat. Und das zeichnete ihre bisherigen zwei Compilations aus, der jetzt die dritte folgt, Wild Angels, aus der ich gleich einen echten Nischenbastard von Tranquil spielen möchte. Bevor ich das aber tue, Marianne Hobbs, komme ich mal zu einer Kölner Band. Wenn ich eben von Dinky sprach und den sie begleitenden DJs, dann habe ich aus David Hazard vermutlich irrtümlich David Hazard gemacht. Also David wird wohl richtig sein. Und jener David ist auch Mitglied einer Band, die vielleicht für so etwas steht wie die neue Klasse an Cologne Electro. Diese Gruppe heißt Melk und hat jetzt eine EP veröffentlicht mit diversen Tracks, zahlreichen Remixen dieser Tracks und einer ganz brandneuen aktuellen Single, die heißt Zu Zweit. Und die würde ich hier zunächst gerne ins Spiel bringen. Hier ist die Kölner Gruppe Melk. Immer musst du

turn back. 1 Live 4. Nochmal vielleicht für diejenigen unter euch, die hier wissen möchten, was in den letzten Minuten exakt wann gelaufen ist. Es ging los insgesamt mit der Kölner Band Melk. Dann kam dieser verquere Hip-Hop-Track aus der Wild Angels Compilation von Marianne Hobbs. Angeschlossen daran, zum zweiten Mal in dieser Nacht gelaufen, diese wunderbar gezirkelten, sehr kurzen Tracks von Zombie, die ohne diesen Begriff Wonky, der bei mir seit Wochen jetzt hier schon mal fällt, kaum zu beschreiben sind. One Foot Ahead of the Other ist das Mini-Album von Zombie, aus dem ich Firefly Final gespielt habe, abgelöst von Jay Orbison, Wet Look. Und diesem sehr lebhaften Tracks, der auch mit sehr hüpfenden Synthesizern hier kommt, der stammt von dem Italiener Abyss, heißt Keep on Tripping und wird hier auf den letzten Metern remixed von Christian Pommer. Boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. When there's no one left to fight, boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. I took a train again away from shame and blame, a city pain to see a friend I hadn't seen since I was drinking underage. I was a ten a day, how'd you say, little white lightning hiding on my courage, quick wit we were. The last train got me stuck in Hampton Wick, with the boys across the platform shouting lightweight. I'm a featherweight champion, cheap to get. Which candy worry with a bitch, you'd never deal with it. Tell them all I shut their mouths and go them on the but seeing that she ain't all up, three fingers down, all the other two up, and I'll sing this proud. Running with believers, don't tell the fever. Sounds cruel, but there's something in that. How's daddy doing? Here is our flying and that. Stockbroker in the city with a lady and a baby and feet. Is she free from the demons she had? Was it 2 months clean routine to relax? That's why the loved ones have to leave. Why when you take the lead, they stab you in the back so you can't breathe. When you're bleeding on the floor, no one is your call at all. She screamed out to the party, you're all sheeps and cattle. I was hanging out with Louie in the shooting gallery when the news got through to me about you and Jeremy. Pat on my back and a swig of my brew. You're still my friend, it's impossible to hate you. Cradle to the grave, I always, always misbehave. People lash down and then they rain on a parade. Girls we love, we leave when we want them to stay. Like today, remember what And as the weather grows colder, they hope that we'll agree. They fight by shuffling paper. They've bright, dead, cold and alien eyes. And they look at our laughter like tired men look at flies. Time silence of the city at the east, protesting the calls to violence with numbers and bigotry. You'll find them with a wide grin and two cold hands writing out their parts. But if you look much closer, they're signing bloody hearts. Oh, oh, oh. Nothing ever comes to grief like you think. Wir sind hier bei 1Live4. Am Ende dieser Woche erscheint offiziell das neue Album des Briten Jamie T, der für mich bisher immer so die ideale Synthese aus einer punkrockigen Pop-Rock- und Grime-Geschichte präsentierte. Sticks and Stones, ein Titel, der auch so eine frische Prise The Clash in sich trägt. Jamie T, Sticks and Stones ist die aktuelle Single. Das Album selber habe ich noch nicht hier. Und danach habe ich eine sehr verheißungsvolle, wie ich finde, Band gespielt, die ebenfalls aus London kommen, The Molotovs, die jetzt in diesen Tagen eine Six-Track, eine Sechs-Titel-EP veröffentlichen. And the Hates Did Roll. Come to Grief ist einer dieser insgesamt sechs Titel, die auf einem Label erscheinen, das ich hier auch mal namentlich nennen möchte, Fierce Panda. Ich tue das öfters und sehr gerne, weil ich dieses Label sehr schätze, das in diesem Jahr 15 Jahre alt geworden ist und deren Macher vor 15 Jahren, als das losging, ich glaube, die kamen so ein bisschen auch aus einem journalistischen Background, NMI-Schreiber, irgendwas in der Ecke, deren Macher am Anfang mit den Bands oft nur Singles verabredeten. Häufig war das nach Konzerten, alle waren restlos betrunken und dann wurden da eben so windschiefe Deals eingefädelt, die dann aber in vielen Fällen natürlich auch eingehalten worden sind. Im Übrigen haben auch Coldplay zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt ihrer Karriere für Fierce Panda mal einige Titel aufgenommen. Ich habe zu Hause so einen 5 oder möglicherweise auch 10 Jahre Sampler, auf dem uralte Coldplay-Nummern sind. Ich will doch mal in den nächsten Wochen versuchen, den hier mitzubringen. The Molotovs. Ich möchte weitermachen mit Bandmusik. Diese hat es mir auch angetan. Viele von euch werden sie kennen, denn die Lobeshymnen gehen quer durch alle Zeitungen und auch Funkstationen. Die Rede ist von der vierköpfigen Band, Londoner Band The XX und ihrem Titel XX, aus dem ich hier Musik spielen möchte. Habe ich dann einen Fehler gemacht? Ganz offensichtlich, ja. Hier müsste es gehen. Musik. finished, I could give so much more. Make you feel like never before. Oh, welcome, is it? Welcome to the floor. It's been a while and you found someone better. But I've been waiting too long to give this up. The more I see, I understand. But sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Yeah.

1, 3, 4. Ich setze hier nochmal an, beziehungsweise ab mit der Musik. Ich hatte die Londoner vierköpfige Band The XX gespielt und war dann erneut in einen, sagen wir ruhig mal, skulpturenartigen Titel hier gerutscht, den ich überragend finde, muss ich ganz ehrlich sagen, einmal mehr von Untold, einer dieser von vornherein sehr left-field, also auf der äußersten Seite operierenden in An- und Abführung Dubstep-Produzenten, denn ein wirklich lupenreiner Dubstep ist ihm eigentlich noch nie aus der Feder gegangen. Der eben gehörte Titel I Can't Stop This Feeling versucht auch im Grunde so auf eine sehr bizarre Art und Weise zwischen Elementen des Detroit Techno und Resten von Dubstep irgendwie zu vermitteln. Untold eben mit I Can't Stop This Feeling. Danach bin ich dann wieder in so ganz seichte, nur mit leichter Geste fast angedeutete Songs gerauscht. Der erste kam von dem Fleet Foxes Schlagzeuger Jay Tillman, Jay für Josh, der in Kürze sein neues Album, Soloalbum veröffentlichen wird, Year in the Kingdom. Und gerade verklungen ist die Schwedin Victoria Bergsmann, die ihr Projekt Taken by Trees nicht zum ersten Mal so nennt und deren neues Album so etwas ist wie eine Pakistan-Erfahrung. Ich habe in der letzten Sendung ein paar Sätze mehr darüber erzählt. East of Eden heißt das Album von Taken by Trees alias Victoria Bergsmann, aus dem ich hier erneut einen Titel gespielt habe. Schau mal ganz kurz auf die Uhr. Ich schließe jetzt mal mit den Pastels der Glasgow Independent Institution seit vielen, vielen Jahren, deren neues Album mit dem japanischen Duo Tennis Coats entstand. Two Sunsets heißt es. Und ich glaube, danach sind noch ein paar ganz wenige Takte frei für Sekunde. Ich habe ihn hier startschussbereit liegen, aber jetzt geht mir die Konzentration flöten zum Ende. Für Ian Simmons und seine Burgenland-Dubs. Und sollten wir das wieder erwarten, doch nicht schaffen, dann hören wir die auf jeden Fall am nächsten Sonntag. Vielen Dank dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin und ich sehe gerade, nee, wir schaffen das nicht mit Ian Simmons. Wir schließen hier wirklich mit den Pastels. Sei es drum.